Die Insulintrennkost. Basic 1. 3 Mahlzeiten jeden Tag. Insulintrennkost bedeutet, dass Sie sich dreimal täglich satt essen. Es müssen immer 3 Mahlzeiten sein. Der Reigen beginnt dabei immer mit einem reichlichen Kohlenhydratfrühstück, bei dem Sie sich mit Brötchen, Brot oder Müsli die Startenergie für den Tag holen dürfen. Dann das Mittagessen. Die jeweiligen Mengen werden Sie auch zum Mittag so richtig satt machen. Und dann natürlich das Abendessen. Vielleicht passt es für so manchen von Ihnen nicht ins bisherige Ernährungskonzept, abends ganz ohne Kohlenhydrate auszukommen. Doch nach den beiden ersten Mahlzeiten des Tages wird Ihnen das nicht wirklich schwerfallen. Und schließlich können Sie sich auf Ihre Brote, Ihre Brötchen oder ein üppiges Müsli am nächsten Morgen freuen. Denn Ihr Morgenappetit wird enorm anwachsen. Basic 2. An Kohlenhydraten satt essen. Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. Das heißt aber auch, je größer das Feuer, desto schlanker die Figur. Wer also zügig abnehmen möchte, muss seinen täglichen Anteil an Kohlenhydraten unbedingt auch aufessen. Wie viele Kohlenhydrate Sie persönlich jeweils zum Frühstück und Mittagessen benötigen, können Sie anhand der Kohlenhydrattabelle berechnen, die Sie dem Buch Schlank im Schlaf entnehmen können. Basic 3. 5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Ganz wichtig ist die mindestens 5-stündige Pause zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Nur dann hat der Körper genügend Zeit für die Stoffwechsel- und Verdauungsprozesse. Nur dann ist Ihr Körper wieder so fit, dass er die nun zugeführten Nährstoffe aufs Neue aufnehmen kann. Basic 4. Zwischendurch naschen ist verboten. Das gilt für alle Lebensmittel, auch wenn sie uns seit Jahrzehnten als ideal für den kleinen Hunger zwischendurch angepriesen werden. Also, kein Obst, keine Kekse, kein Bonbon, kein Joghurt oder zuckerhaltige Getränke. Wenn es Süßes sein soll, dann bitte als Dessert nach dem Mittagessen. Wer dann zu einem Cappuccino, 1-2 Cantuccini oder sogar zu einem Eis oder zur Schokolade greift, begeht keine Sünde. Im Gegenteil, mittags ist der kleine süße Nachtisch ausdrücklich erlaubt. Basic 5. Restaurant- und Essenseinladung meistern. Ihnen war bisher nichts mehr verhasst, als wenn Sie während einer laufenden Diät zum Essen oder ins Restaurant eingeladen waren? Verständlich, aber diese Zeiten sind definitiv vorbei. Denn wenn Sie die Prinzipien der Insulintrennkost erkannt und verstanden haben, können Sie auch in diesen Fällen problemlos reagieren und mit Ihren Gastgebern genießen. Das bedeutet, dass Sie am Abend im Restaurant vielleicht anstelle der Kartoffeln einfach um eine etwas größere Gemüseportion bitten. Diesen Wunsch wird man Ihnen sicher gern erfüllen. Oder Sie wählen einen der leckeren Salate mit gebratenen Fleischstreifen und lassen das dazu servierte Weißbrot einfach links liegen. Mittags gibt es sowieso keine Probleme, da ja alle Kombinationen erlaubt sind. Und wenn die Lust doch einmal größer sein sollte als die Vernunft, gibt es immer noch die Basic 6. Ausrutscher sind erlaubt. Wenn Sie morgens einmal zum Brunchen eingeladen sind und das Frühstücksei Sie mit einer Scheibe Käse geradezu zum Essen auffordert, dann genießen Sie bitte. Sicher, das ist ein Ausrutscher, denn eigentlich sind beim Frühstück nur Kohlenhydrate und kein Eiweiß erlaubt. Doch wenn es ein Ausrutscher bleibt und er nicht zur morgendlichen Norm wird, profitieren Sie vom Brunchvergnügen mehr als von einem hart erzwungenen Verzicht. Und es hat auch keine so gravierenden Auswirkungen auf Ihren Gewichtsverlust. Basic 7. Mit Bewegung purzeln die Funde schneller. Sie nehmen besonders zügig ab, wenn Sie die Insulintrennkost mit unserem Bewegungsprogramm, dem Trunstraining, verbinden und damit gleichzeitig dem natürlichen Alterungsprozess ein Schnippchen schlagen. Dabei werden Sie feststellen, dass keine Höchstleistung, sondern vielmehr moderate Bewegung gefragt ist.